Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 910, an Schiller. Heute ist es das erste Mal, dass mir die Sache Spaß macht. Sie sollten den Wust von widersprechenden und streitenden Nachrichten sehen. Ich lasse alles heften und regaliere sie vielleicht einmal damit, wenn alles vorbei ist. Nur in einem solchen Moment kann man am Moment Interesse finden. Nach meinem Nilmesser kann die Verwirrung nur um einige Grade höher steigen. Nachher setzt sich der ganze Quark wieder nach und nach, und die Landleute mögen dann säen. Ich freue mich ihrer Teilnehmung und sehe sie bald. Weimar, den 6. September 1803. Geht.